Modelltest 9. Angriff der Aliens. Mit aggressiven Strategien erobern exotische Tiere und Pflanzen Europa. Vielleicht ist einigen von Ihnen die Figur des Aliens geläufig. Vielleicht kennen Sie Filme, in denen diese unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt auf die Erde einfallen und ihre Bewohner bedrohen. Doch soll es in dem folgenden Vortrag nicht um Science-Fiction gehen, sondern um Pflanzen und Tiere. Genauer, um Eindringlinge, die mit Hilfe des Menschen in ein funktionierendes Ökosystem eindringen und es auf erschreckende Weise verändern. Das Aufeinandertreffen von invasiven und einheimischen Tieren und Pflanzen beschäftigt inzwischen wissenschaftliche Konferenzen. Auf dem Euroscience Open Forum in München beispielsweise erzählte ein Umweltforscher eine Alien-Geschichte, die sich auf einer einsamen, kleinen Insel in Australien abspielte. Dort lebte ein Mann mit seiner Katze. Zur großen Verblüffung ihres Besitzers legte ihm die Katze Abend für Abend einen erbeuteten Vogel vor die Tür. Als sich der Mann die Vögel genauer ansah, bemerkte er, dass es sich um eine bis dahin unbekannte Art des Zaunkönigs handelte. Warum aber fielen sie in Scharen seiner Katze zum Opfer? Der Mann fand heraus, dass die Zaunkönige auf seiner Insel verlernt hatten zu fliegen, denn sie hatten keine natürlichen Feinde. Nun kam aber die Katze auf die Insel und die flugunfähigen Zaunkönige konnten sich vor ihr nicht in Sicherheit bringen. Als der Mann diese Zusammenhänge entdeckte, war es bereits zu spät. Die Katze hatte die Zaunkönige ausgerottet. Ein Beispiel für eine invasive Art aus dem Pflanzenreich ist der Riesenbärenklau. Er wurde ursprünglich als Zierpflanze aus dem Kaukasus eingeführt und breitet sich nun in Europa rasend schnell aus. Hier gilt er bereits als Gesundheitsgefahr, denn der Kontakt mit seinem Saft führt zu Verbrennungen der Haut. Gefährlich sind auch Malariamücken. Sie infizieren Menschen, die niemals ein Malariagebiet betreten haben. Ein Zoologe der Universität Bern berichtet, 70 Europäer seien auf diese Weise bereits angesteckt worden. Die Mücken kommen mit dem Flugzeug aus Asien nach Europa und finden dort Opfer und, aufgrund der Klimaerwärmung, gewohnte Lebensbedingungen vor. Möglich ist, dass sie sich hier sogar dauerhaft niederlassen. Invasive Arten stellen aber nicht nur für den Menschen eine Bedrohung dar, sondern für das gesamte Ökosystem, in das sie eindringen. Denn ihr Auftauchen in fremden Regionen führt zu einer Homogenisierung der Tier- und Pflanzenwelt. Biologisch wünschenswert wäre allerdings eine biologische Vielfalt, bei der jede Art ihren eigenen Lebensraum behält. Warum gelingt es den einheimischen Arten oft aber nicht, ihren Lebensraum gegen die Eindringlinge zu behaupten? Es gibt zwei Eigenschaften, die den invasiven Arten zum Erfolg verhelfen: ihre Flexibilität und ihre Fruchtbarkeit. Der chinesische Götterbaum etwa ist unempfindlich gegen Luftverschmutzung und er produziert eine große Menge von Samen. Gegen Frühjahrsfröste ist er geschützt, weil seine Knospen erst spät im Jahr treiben. So wuchert der Götterbaum inzwischen nicht nur in den USA und in Südamerika, sondern auch in London und Berlin. Von einer ebenfalls sehr geschickten pflanzlichen Überlebensstrategie berichtete auf dem Münchner Forum eine Wissenschaftlerin von der Autonomen Universität Barcelona. Feigenkakteen, von Mittelamerika eingewandert, breiten sich im Mittelmeergebiet übermäßig aus, weil sie riesige Blüten mit viel Nektar bilden. Deshalb ist es kein Wunder, dass diese Ernte etwa 40% aller einheimischen Insekten anlockt. So bleiben viele der einheimischen, kleinblütigen Pflanzen unbestäubt und damit unfruchtbar. Auch die Einfuhr der Rotwangen-Schmuckschildkröte wirkte sich katastrophal auf das deutsche Ökosystem aus. Das amerikanische Reptil wurde ursprünglich importiert, um häusliche Terrarien damit zu bevölkern. Einige Besitzer wollten dieses modische Tier nach einiger Zeit dann doch nicht mehr behalten und entsorgten es in die Freiheit. Ausgesetzt vermehrt sich die Schildkröte kräftig. Sie frisst die Brut der heimischen Fisch- und Amphibienarten und gehört im Rhein-Ruhr-Gebiet zu den zweithäufigsten freilebenden Reptilien. Im Fall der Rotwangen-Schmuckschildkröte hat der Mensch aktiv dazu beigetragen, diese Tierart anzusiedeln. Oft hilft der Mensch aber passiv. Tiere benutzen die Mobilität des Menschen für ihre eigene. Der Reiseweg der Rosskastanien-Miniermotte kann so genauestens nachgezeichnet werden und er zeigt, dass auch kleine Tiere weite Strecken schnell zurücklegen können. Die Rosskastanien-Miniermotte, deren Larven sich von Blättern der Kastanienbäume ernähren und auf diese Weise ganze Alleen kahl fressen, wurde erstmals im Jahre 1985 in Mazedonien entdeckt. Mitten im Sommer zeigten dort befallene Kastanienbäume Anzeichen des Herbstes. Die Blätter wurden braun und vorzeitig abgeworfen. 5 Jahre später war der Schädling bereits nach Österreich gewandert und lebt inzwischen in weiten Teilen Europas. Der kleine Falter bewältigte diese gewaltigen Strecken auf denkbar einfachste Weise, als Schwarzfahrer. Er lässt sich auf Autos fallen und hunderte von Kilometern weiterkutschieren, steigt dann irgendwann aus und fliegt zum nächsten Kastanienbaum. Ökologen betonen, Tiere und Pflanzen hätten schon immer neue Lebensräume entdeckt und besiedelt. Dieses Verhalten sei eine Frage des Überlebens. Beim Ausprobieren können sie scheitern oder überleben. Auch das habe es von jeher gegeben. Neu ist jedoch, dass sich mit der steigenden Mobilität des Menschen auch die der Tiere und Pflanzen erhöht. Früher kam eine Schnecke nur einige hundert Meter weit, als sie sich am Huf des Schafes festsaugte. Heutzutage reist sie auf einem LKW, versteckt in einem Kopfsalat, durch den halben Kontinent. Und wie die Schnecke nutzen Pflanzen und Tiere als blinde Passagiere die Fortbewegungsmittel des Menschen zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Sie reisen per Schiff, Zug, per PKW und LKW und mit dem Flugzeug. Insektenlarven kriechen unter die Rinde exportierter Holzstämme. Samen nutzen das Reifenprofil von Importautos. Es gibt allerdings auch vom Menschen gewünschte Einbürgerungen. Oft sind allerdings auch sie, ohne dass der Mensch damit gerechnet hat, mit fatalen Folgen für die heimischen Arten verbunden. So wurden kanadische Grauhörnchen in britischen Parks ausgesetzt, denn die Tiere verhielten sich Menschen gegenüber zahmer als ihre rotbraunen europäischen Verwandten. Doch diese sind kleiner und zarter als die Grauhörnchen und so wurden die Eichhörnchen in einigen Gegenden Englands von den aggressiven Grauhörnchen vollständig verdrängt. Solche Fehler sollen in Zukunft vermieden werden. Doch bevor Wissenschaftler Strategien gegen die Ausbreitung aggressiver Arten ausarbeiten, müssen sie die einzelnen Arten zuerst erfassen. Eine Datenbank mit fast 4000 Aliens ist bereits erstellt. Wahrscheinlich gibt es aber noch viel mehr.